Book 2 60 60 60 Die Bank In der Bank In der Bank Saya ingin membuka rekening. Ich möchte ein Konto eröffnen. Ich möchte ein Konto eröffnen. Ini kartu identitas saya. Hier ist mein Pass. Hier ist mein Pass. Dan ini alamat saya. Und hier ist meine Adresse. Und hier ist meine Adresse. Saya ingin menyetor uang ke rekening saya. Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen. Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen. Saya ingin menarik uang dari rekening saya. Ich möchte Geld von meinem Konto abheben. Ich möchte Geld von meinem Konto abheben. Saya ingin mencetak rekening koran saya. Ich möchte die Kontoauszüge abholen. Ich möchte die Kontoauszüge abholen. Saya ingin menguangkan cek perjalanan. Ich möchte einen Reisescheck einlösen. Ich möchte einen Reisescheck einlösen. Seberapa besar iurannya? Wie hoch sind die Gebühren? Wie hoch sind die Gebühren? Di mana saya harus menandatanganinya? Wo muss ich unterschreiben? Wo muss ich unterschreiben? Saya sedang menunggu kiriman dari Jerman. Ich erwarte eine Überweisung aus Deutschland. Ich erwarte eine Überweisung aus Deutschland. Ini nomor rekening saya. Hier ist meine Kontonummer. Hier ist meine Kontonummer. Apakah uangnya sudah datang? Ist das Geld angekommen? Ist das Geld angekommen? Saya ingin menukar uang ini. Ich möchte dieses Geld wechseln. Ich möchte dieses Geld wechseln. Saya membutuhkan Dollar AS. Ich brauche US-Dollar. Ich brauche US-Dollar. Tolong berikan saya lembaran uang kecil. Bitte geben Sie mir kleine Scheine. Bitte geben Sie mir kleine Scheine. Apakah di sini ada mesin ATM? Gibt es hier einen Geldautomat? Gibt es hier einen Geldautomat? Berapa jumlah uang yang dapat ditarik? Wie viel Geld kann man abheben? Wie viel Geld kann man abheben? Kartu kredit mana yang dapat dipergunakan? Welche Kreditkarten kann man benutzen? Welche Kreditkarten kann man benutzen? Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.